Kundgabe 5838. Empfangen durch Bertha Dudda am 28.12.1953. Erbitten des Segens zu allem Tun. Alle eure Bemühungen sind vergeblich, wenn ihr nicht meinen Segen erbittet, wenn ihr euch nicht zuvor mir empfehlet, dass ich selbst mit euch wirke. Denn mein Mitwirken sichert euch erst den rechten Erfolg und das Gelingen dessen, was ihr planet. Alles ist vergeblich getan, so mein Segen nicht darauf ruht, und mein Segen kann nur dann über euch kommen, wenn ihr alles mir und meinem Willen unterstellt. Und dieses solltet ihr bedenken, die ihr auf Erden emsig tätig seid, und schaffet und wirket, doch nicht in Verbindung mit mir, eurem Gott und Herrn, eurem Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Ihr, die ihr abseits steht von mir, weil ihr mich nicht anerkennet, weil ihr nicht glaubet an mich und diesen Glauben auch nicht gewinnen könnet, weil ihr nicht den Willen dazu habt. Ihr glaubet euch befähigt, das Erdenleben nur für eure selbstsüchtigen Zwecke auswerten zu können. Ich hindere euch nicht an eurem Vorhaben, und ihr könnet auch Schätze euch erringen in größtem Ausmaß, irdische Schätze, die euch glauben lassen, überreich zu sein und mächtig. Doch so mein Segen nicht darauf ruht, gereichen sie euch nur zum Schaden, geistig und irdisch. Denn hat auch der Körper einen Vorteil, so wird die Seele nur belastet von dem, was dem Körper zum Wohlbehagen dienet. Das Wohlbehagen aber schaffet dem Körper mein Gegner, um die Seele in der Finsternis zu erhalten und sie nicht zu verlieren. Wenn ihr Menschen doch glauben wolltet, dass ihr selbst euch nur schadet, wenn ihr ohne mich auf Erden wandelt, wenn ihr es doch erkennen würdet, wie viel Recht ihr meinem Gegner dadurch einräumet und ihm freiwillig gebet, was ihr mir versaget. Ihr könnet nicht ohne Glauben an mich selig werden, und ihr lebet nicht ewig auf Erden. Was ihr daher auf dieser Erde erreichet, ist nutzlos für die Ewigkeit, wenn ihr mich ausschaltet, wenn ihr meinen Segen nicht erbittet, der euch gleichzeitig den Schutz sichert vor dem Feind eurer Seelen. Gleichgültig lebet ihr dahin, und mein Name ist euch nur leerer Schall. Und denket ihr an mich, weil ihr über mich belehrt wurdet, so ist doch so wenig Glauben in euch, dass ihr euch nicht vor der Rechenschaft fürchtet, die ihr mir gegenüber ablegen müsset. Und darum lebet ihr verantwortungslos euer Erdenleben und könnet das nicht mehr gutmachen, was ihr versäumet im Erdenleben. Denn die Zeit ist unwiederbringlich verloren. Doch würdet ihr euch einmal nur ernstlich befassen mit Gedanken an euren Schöpfer, dann würden euch auch die rechten Gedanken kommen, weil ich sie euch zusende, so wie ihr ernstlich mit euch zu Rate gehet. Doch ihr unterlasset alles, was euch mir näher führen könnte, aber ihr verwendet alle eure Kräfte dafür, irdisch zu schaffen und zu wirken und liefert euch dadurch nur dem aus, der euch in sein Reich wieder hinabzieht, dem ihr schon entstiegen seid. Ihr dürfet mich nicht ausschalten, wollet ihr nicht verloren gehen wieder auf endlos lange Zeit. Ihr müsset glauben an mich, euren Gott und Schöpfer. Ihr müsset mich anrufen um meinen Segen, was ihr auch unternehmet. Dann aber wird euch auch Segen erblühen, und dann schaffet und wirket ihr für die Ewigkeit. Und eure Seele wird den Reichtum ernten, den ihr auf Erden euch erworben habt. Güter, die Bestand haben in der Ewigkeit. Amen.